Die Netz- und Nerd-News werden dir präsentiert von Marvin Heidenstedt. Heidenstedt.org. Hallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlichst willkommen zu diesen neuen Netz- und Nerd-News. Mein Name ist Marvin Heidenstedt. Heute ist der 8. Oktober 2013, Dienstag. Und was soll ich sagen? Jeden Tag um 5.42 Uhr wird diese Folge hier, die Nachrichten vorgelesen von mir. Beziehungsweise eine Verfassung, Zusammenfassung gebracht mit Meinung von mir. Und so wird es auch heute sein. Und zwar lese ich nun die Nachrichten vor. Ich lese nicht vor, aber ihr wisst, was ich meine. Amazon tut einen Streik. Und zwar vor Weihnachten noch. Also es ist zumindest geplant. Mit Verdi und so weiter und so weiter und so fort. Amazons Reaktion ist relativ deutlich, denn die bauen jetzt einfach drei Logistikzentren in Polen. Ja, also, wenn die deutsche Belegschaft streikt, dann bauen wir halt was in Polen. Dann müssen die Polen sowieso nicht so weit zu uns fahren. Ja, die haben sie es dann kürzer. Okay, 13 Fußballfelder ist das Ding groß. Unfassbar. Man muss sich das mal überlegen. Muss ich das wirklich mal vor Augen halten? Wenn deutsche Beschäftigte streiken, damit die tatsächlich ihr Lebensunterhalt verdienen können, damit die ihr Leben finanzieren können, weil sie momentan zu wenig verdienen und weil die Arbeitsverhältnisse absolut unter einer Kanone sind, wie man zum Beispiel bei dieser ZDF-Dokumentation sehen kann, wo da die ganze Belegschaft irgendwas mit 2000 Mann in so zwei große Container, da 2,15 Meter Container, Schiffscontainer, ihr Geschäft drin machen müssen. Und da die ganze 2000 Leute in so ein kleines Ding, also meine Güte. Und wenn die ihr Recht auf Streik wahrnehmen, sagt Amazon einfach, ja gut, wir bauen doch mal was in Polen, ne? War schön mit euch bekannt zu sein, gearbeitet zu haben oder euch ausgebeutet zu dürfen. Naja, ich kann mich da jetzt aufregen. Ich gehe auf jeden Fall nicht mehr zu Amazon. Ich werde jetzt lokale Zulieferer benutzen, Online-Zulieferer. Mal schauen, wie das alles so wird. Auf jeden Fall Amazon. Ich werde mit Amazon auch nichts mehr machen. Weder werde ich Ubuntu Unity verwenden mit dieser Amazon-Suche da. Mein Gott, das geht mir alles so wahnsinnig auf die Nerven. Es ist tatsächlich so, wenn jemand ein Monopol hat, dann wird das absolut missbraucht. Beziehungsweise es kann dann sehr leicht missbraucht werden, was bei Amazon ja ganz eindeutig der Fall ist. Die können nämlich jetzt eigentlich so den Markt ja die Preise diktieren. Und Amazon behält so ihre Stellung, insofern, weil die nämlich diese komische Klausel drin haben. Ne? Also, ihr dürft auf euren eigenen Homepages nicht unter Amazon-Preis verkaufen. Also wenn ich jetzt in Amazon Sachen verkaufe für 5 Euro, keine Ahnung, ein Messer. Also wir verkaufen in Amazon ein Messer für 5 Euro. Darf ich das auf meiner eigenen Homepage nicht für 4,50 Euro verkaufen? Verbietet mir dieser Klausel. Und zwar, Amazon möchte auch Geld. Ich glaube 13% oder so. Ich bin mir nicht sicher, müsst ihr nachschauen. Und dieses Geld, was ich für Amazon zahlen müsste, könnte ich ja einsparen bei mir auf dem eigenen. Aber das interessiert ja niemanden, weil es bei mir genauso teuer ist wie bei Amazon durch diese Klausel, weil ich es nicht anders machen kann. Das würde ich als sehr starken Einschnitt in die Marktwirtschaft rechnen. Ne? Also das ist ja fast Planwirtschaft sowas. Also wirklich, muss man sich einen Kopf fassen. Aber nun gut, genug der schweren Worte, kommen wir weiter zu Samsung. Samsung stellt ja auch Tanks, Panzer her, wollte ich nur mal so angemerkt haben. Vielleicht gibt es dafür auch bald flexible Displays. Naja, Samsung baut Panzer und flexible Displays, absolut genial. Samsung hatte mal in so einer Keynote so ein Handy, das war an einer Seite abgerundet. Also die eine Kante war nicht kantig, die war abgerundet, so ganz abgerundet, wenn man so ein Case hat, also so eine Hülle fürs Handy mit so einem Klappding oben, also zum aufs Handy draufklappern. So ähnlich wie ein Buch halt, ne? Und man klappt das Ding zu, konnte man an der Seite das Display sehen, weil das ja gebogen war. Das war ja über die Kante gebogen. Und die Abdeckung hat nicht das gesamte Display bedeckt, sondern die Rundung, die konnte man noch sehen. Und da konnte man dann zum Beispiel lesen, sie haben eine neue Nachricht oder so. Man musste also nur das Handy nehmen mit Schutzhülle, konnte auf die Seite hingucken und kann sehen, ob ich eine Nachricht habe oder nicht. Einfach nur genial. Einfach nur genial. Was Apple aus der Sache macht, wird interessant. Seit Steve Jobs weg ist, kommt ja auch nicht mehr viel aus dem Mülleimer. Aber nun gut. Wenigstens sind es Designer-Mülleimer. Okay, machen wir weiter mit LG. LG startet nämlich auch die Produktion von flexiblen Displays. Und zwar für 55 Zoll große OLED-Fernseher. Also ihr wisst jetzt ja, die neuen Fernsehen, die neuen TVs, die sind ja gebogen, weil die so absolut gigantisch sind. Ich frage mich echt bald, wenn die ersten Wände aus OLEDs kommen. Das muss ja auch irgendwann kommen. Vielleicht gibt es dann solche Rollmatten, solche Tapeten, Rolltapeten, die OLEDs sind. Ne? Also ich freue mich schon so riesig. In 10 Jahren, da, du, ha, genial. Da wird man nicht mal mehr einen Beamer brauchen, um eine Wand zu beleuchten. Da nimm einfach eine OLED-Tablete. Okay, gehen wir weiter zu einer nächsten erfreulichen Nachricht. Und zwar, Curiosity wird nicht eingestellt durch den Government Shutdown der USA. Und zwar hat die NASA hat die Mars-Mission zur Notfallausnahme erklärt. Weil Curiosity ist ja ein höchst komplexes System und das muss einfach weitergeführt werden. Weil sonst, das sind ja Millionen, Milliarden, was da drauf gehen würden, das Notfall. Sowieso. Maven ist so ein Satellit, der soll den Mars umkreisen. Und da wird auch weitergearbeitet. Der soll 2016 starten. Wird höchst interessant. Ein Bravour an die NASA, die sich sowas leistet. Ihr seid genial. Meine Güte. Und habt ihr das übrigens schon mit der Piratenpartei, mit der russischen Piratenpartei mitbekommen? Die russische Piratenpartei möchte nämlich gerne die Homepage von der NASA hosten, also betreiben, solange die da down sind, wegen der US-Etat-Krise. Sehr lustig, sehr lustig. Naja, okay, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Jugendliche, meine Generation natürlich wieder, diese Steinköppe da, meine Generation, unfassbar. Übrigens, muss ich euch mal sagen, als ich in meiner Firma das Vorstellungsgespräch hatte, hat der Vizechef, oder was das war, hat gesagt, dass 20% der Jugendlichen in meinem Alter, also in meiner Generation, 20% in meiner Generation sind nicht ausbildungsfähig, also können nicht in die Ausbildung gelassen werden, weil sie zum Beispiel keinen Abschluss haben oder einen zu schlechten Abschluss oder einfach nur zu blöd sind. Absolut 20%. Also wenn die Zahlen stimmen, dann ziehe ich hier aus. Ne? Also 20%, das ist fast ein Viertel. Ein Viertel. Wie das unser Staat schultern soll, wenn ein Viertel unserer Arbeitskräfte wegknabbert, weil sie zu blöd sind. Und dann noch diese Generationenwechsel, weil der vorigen Generation sind die ja immer größer von der Anzahl her, also von der Menschenmassen her, als die kommende. Ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt. Irgendwas, ein komischer lateinischer Name. Unser Rentensystem ist ja so aufgebaut. Meine Generation, nein, also die 30- bis 49-jährige Generation zahlt jetzt für die Rentner, die momentanen Rentner. Und ich werde dann für die 30 bis 49 Jahre Alten, die momentan 30 und 49 Jahre alt sind, werde ich dann nachher aufkommen, wenn die dann alte Menschen sind. So ist das ja, ne? Also ein Generationenaustausch aus Geld ist das ja, ne? Ist ja absolut genial. Würde so lange funktionieren, solange wir eine ständige Geburtenrate haben. Aber das haben wir nicht. Unser Deutschland schrumpft ja, ne? Das schrumpft hier unter den Füßen weg. Und ich schätze mal, meine Generation wird das relativ schwer haben. Also wenn wirklich 20%, dann möchte ich mir gar nicht ausmalen. Okay, genug der schweren Redereien. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, meine lieben Damen und Herren. Und so weiter und so fort. Wir sehen uns morgen wieder am Mittwoch, der 9. Oktober 2013 um 5.42 Uhr. Bis dahin, tschüss. Und bevor ihr jetzt wegschaltet, habe ich noch mal eine Frage. Und zwar, das war heute ja ziemlich meinungsbetont. Also ich habe ziemlich lange über meine Meinung geredet, über meine Meinung, über meine Meinung über die heutige Jugend, was ich davon halte und so weiter. Habt ihr das heute besser gefunden als die erste und zweite Folge, beziehungsweise die dritte Folge? Sagt mir doch mal, welche von diesen vier Folgen euch am besten gefallen hat. Es würde mich sehr interessieren, einfach in die Kommentare reinschreiben. Das würde dann genügen. Wäre ich auch sehr dankbar. Okay, wünsche noch einen schönen Tag. Tschüssi.